Neben mir steht Sebastian Winter, ist Mitglied der AG Politische Psychologie, hat Sozialpsychologie, Soziologie, Geschichte und Gender Studies studiert und schrieb seine Magisterarbeit auch zum Schwerpunkt Antisemitismus unter anderem. Momentan ist er Lehrbeauftragter in Bielefeld, war aber auch schon in Hannover und noch mehr darüber kann auch über die Internetseite agpolipsi.de abgerufen werden. Ja, wir werden diese Veranstaltung aufnehmen. Falls es bei der Diskussion oder den Fragen Einsprüche dagegen gibt, kann sich kurz gemeldet werden und wir machen Pause oder schneiden das nachher raus. Ja, und danke, dass du hier bist und dann würde ich das Wort an dich übergeben. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Das finde ich ein Anlass, zu dem ich gerne was erzähle. Was ich jetzt vorhabe, wird das klassische Setting haben. Ich werde erstmal einen Vortrag halten, halbe bis dreiviertel Stunde, wahrscheinlich wird es eher eine Dreiviertelstunde. Und anschließend haben wir dann nochmal eine Dreiviertelstunde Zeit für Diskussionen. Ich werde das Ganze recht basal machen, eine recht grundlegende Einführung in Psychoanalyse von Antisemitismus. Das ist vielleicht für diejenigen, die sich besser auskennen, ein bisschen enttäuschend. Für diejenigen, die bisher sich noch nicht mehr mit dem Thema beschäftigt haben, ist es dafür sicherlich umso erkenntnisbringender. Und außerdem können wir hinterher in der Diskussion dann auch noch mal einiges vertiefen. Wenn zwischendurch Verständnisfragen auftauchen, also ich irgendwelche Begriffe benutze, die niemand kennt, wider Willen, ich bemühe mich, es zu vermeiden, dann kann ruhig auch zwischendurch nachgefragt werden. So, das können wir flexibel halten. Wir sind ja auch nicht so eine Riesenveranstaltung jetzt. Was ich vorhabe, ist zuerst ganz kurz eine Einordnung der psychoanalytischen Betrachtungsweise von Antisemitismus zu geben, also zu sagen, was ist das Besondere an einer psychoanalytischen Betrachtungsweise im Gegensatz zu anderen, zum Beispiel ideologiekritischen, wurde schon genannt. Und wenn das erledigt ist, die Einordnung, werde ich eine kurze Einführung in, oder eine auch etwas ausführlichere Einführung in diese psychoanalytische Betrachtungsweise geben. Was sind da die zentralen Gedanken? Dabei wird es neben dem zum Beispiel Nationalsozialismus vorherrschenden Rassenantisemitismus insbesondere auch um den sogenannten sekundären Antisemitismus gehen, also den Antisemitismus nach 1945 und seine aktuellen Entwicklungsvarianten, unter anderem, das ist ja auch der aktuelle Anlass, in Verbindung mit islamistischem Antisemitismus. Zur Einordnung einer psychoanalytischen Betrachtungsweise. In die derzeit gängigen Analysen des Antisemitismus lassen sich sehr grob in vier verschiedene Richtungen unterscheiden. Also das, was zurzeit an Antisemitismusforschung läuft, finde ich, kann man sehr grob natürlich übervereinfacht clustern in vier verschiedene Richtungen. Das erste wäre die Untersuchung des Antisemitismus als Praxis. Das sind vor allem politikwissenschaftlich, sozialwissenschaftliche Untersuchungen des Antisemitismus als praktische Gewaltform. Da geht es dann, wird betrachtet, die Ausgrenzung der Jüdinnen aus der deutschen Bevölkerung trotz ihrer rechtlichen Emanzipation seit dem 19. Jahrhundert bis hin zu der Mordpraxis der Nationalsozialistin oder aber natürlich auch bis zu den aktuellen Praxen von Stigmatisierung oder auch des islamistischen antisemitischen Terrors in Europa und Asien. Das wäre also eine Perspektive auf den Antisemitismus als Praxis, als gewaltförmige Praxis. Eine zweite Perspektive wäre die Betrachtung des Antisemitismus als Diskurs. Das sind meist dann eher kulturwissenschaftlich orientierte Ansätze, ebenfalls sehr häufig historisch vorgehend, historisch arbeitend, wird aus dieser Perspektive die Evolution und Transformation antisemitischer Bilder dargestellt. Wie haben die sich entwickelt? Wie haben sich die Stereotypen entwickelt im Verlauf über die Jahrhunderte? Dann spielt so eine Rolle zum Beispiel der Übergang vom mittelalterlichen Antijudaismus zum modernen Antisemitismus, danach 45 wieder zum sekundären Antisemitismus. Es geht dabei häufig oder es geht dabei nicht immer um die präzise empirische Beschreibung, oftmals auch sehr eng umrissener Diskursstränge. Das habe ich zum Beispiel selbst in meiner Dissertation gemacht. Da habe ich mir angeguckt, antisemitische Geschlechter- und Sexualitätsentwürfe in der SS-Zeitung Das Schwarze Korps. Also ein sehr kleiner, sehr eng umrissener Diskursstrang, eine einzige Zeitung. Das ist relativ typisch für Betrachtungen, die so diskursanalytisch vorgehen. Eine dritte Betrachtungsweise, die schon angesprochen war, wäre oder ist die Betrachtung des Antisemitismus als Ideologie. Das sind dann eher sozialphilosophisch ausgerichtete Ansätze. Moshe Postone ist da sicherlich ein ganz zentraler, wichtiger Autor, oder Detlef Clausen hier aus Hannover argumentiert sehr in die Richtung. Dort werden nun antisemitische Diskurse nicht bloß beschrieben. Die diskursanalytische Betrachtungsweise ist eine sehr beschreibende Betrachtung. Es wird nachgezeichnet, wie hat sich das entwickelt. Im weitesten Sinne, wie gesagt, alles sehr holzschnittartig, im weitesten Sinne ideologiekritischen Ansätzen wird der Diskurs, die Bilder, die Entwicklung der antisemitischen Stereotype nicht nur beschrieben, sondern sie werden theoretisch begriffen als spezifische, konkrete Erscheinungsweisen zugrunde liegender ideologischer Wahrnehmungsmuster. Da spielt jetzt die Ideologiekritik, Ideologietheorie eine Rolle, die ich jetzt nicht weiter erläutern kann. Gab es ja auch schon eine Veranstaltung zu. Die Grundidee ist auf jeden Fall immer, dass die Gesellschaft anders funktioniert, der Warentausch anders funktioniert, als sie dem ideologisch-antisemitischen Alltagsverständnis erscheint. Der Jude des Klischees verkörpert dann so etwas wie die abstrakte Herrschaft im Kapitalismus, in das, was kapitalistische Herrschaft ausmacht, aber nicht begriffen wird. So. Das wäre die ideologiekritische Perspektive. Und dieser Ansatz, das ist speziell für ihn, Antisemitismuskritik mit Gesellschaftskritik, mit theoretisch fundierter Gesellschaftskritik verbindet, hat aktuell sicherlich große Bedeutung für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der deutschen Linken. Das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Wir kommen zum vierten Ansatz, und das ist natürlich der psychoanalytische, um den es dann im Folgenden gehen werden soll. Da wird der Antisemitismus begriffen als eine Rationalisierung in einem psychodynamisch-affektiven Geschehen. Was das heißt, werde ich gleich erläutern. Also da jetzt noch nicht nachfragen. Das kommt gleich. Auch hierbei handelt es sich nicht nur um die Beschreibung antisemitischer Bilder oder antisemitischer Gewalt, Gewaltform, sondern darüber hinaus ebenfalls um einen theoretisch gestützten Erklärungsansatz. Der Blick liegt nun aber nicht primär auf der Ideologie als falschem Bewusstsein, als einem Denken, einer Wahrnehmung der Realität, die das Funktionieren der Gesellschaft falsch auffasst, nicht begreift, sondern die Perspektive liegt auf der Affektivität und auf dem Unbewussten im Antisemitismus. Es geht nicht um ein falsches Bewusstsein, sondern es geht um das Unbewusste, was da eine Rolle spielt. Die Frage ist dort also dann nicht, welche Gewaltpraxen verbinden sich mit dem Antisemitismus oder welche antisemitischen Stereotype haben sich wann entwickelt und auch nicht, inwiefern interpretiert der Antisemitismus die bestehende Gesellschaftsordnung falsch, sondern wieso vermag sich an diese antisemitische Ideologie, an die antisemitischen Diskurse, auch an die antisemitische Gewaltpraxis eine Affektivität zu haften? Wieso hat das etwas zu tun mit Begeisterung für das Volk zum Beispiel, das eigene Kollektiv und Hass auf die Juden? Was hat das mit Leidenschaft zu tun? Jean-Paul Sartre hat mal ausgeführt, der Antisemitismus ist nicht nur ein Gedanke, er ist eine Leidenschaft. Das ist das, wovon die psychoanalytische Perspektive dann ausgeht. Die Frage ist also, welche psychische Genese hat diese Leidenschaft, wenn wir nicht einfach annehmen, die wohnt den Menschen einfach so inne? Das ist sicherlich nicht der Fall, sondern die hat eine Entwicklung und es ist interessant natürlich zu untersuchen, wie entwickelt sich die? Was ist das für eine Begeisterung oder was ist das für ein Hass, der sich daran knüpft? Und was macht die psychische Sogwirkung des Antisemitismus aus? Die affektive Attraktivität? Warum ist es verlockend, Antisemit zu werden? So, ne? In der Regel zwingt ja niemanden einen dazu, Antisemit zu werden, sondern das werden die Leute freiwillig, sie schließen sich selbst antisemitischen Bewegungen an, ohne dazu gezwungen zu werden. Das heißt, da kommt ja offensichtlich etwas dem entgegen. Es übt eine psychische Sogwirkung vielleicht sogar aus, eine Faszination. Das ist die Frage, um die es im Folgenden gehen wird. So. Und da fange ich an mit Ernst Simmel. Ernst Simmel, ein wichtiger Psychoanalytiker und psychoanalytischer Theoretiker, der interpretierte schon in dem Text von 1946 den Antisemitismus als ein kollektives Warnsystem, als Massenpsychopathologie, nennt er das. Da haben wir diesen Begriff des Wahns, der ja auch hier in dem Ankündigungstext auftaucht, Schall und Wahn. So, was ist ein Wahn? Ein Wahn ist psychologisch verstanden Also wenn es jetzt um klinischen Wahn geht, um zum Beispiel eine schizophrene Paranoia. Klinisch verstanden ist ein Wahn eine durch Projektion massiv verzerrte Wahrnehmung. In der klinischen Praxis wird das gedacht, dass letztlich die Wahnbildung so funktioniert, dass innere, unerträgliche Objekte, Beziehungserlebnisse und damit zusammenhängende Impulse nach außen projiziert werden und dort dann halluzinatorisch als verfolgende Objekte erscheinen. Das wäre in einer Paranoia. Der Paranoiker fürchtet sich vor äußeren Objekten, die für die Leute um ihn herum absurd erscheinen. Vor Monstern, vor Stimmen, die er hört, vor ein bisschen raffinierter, vielleicht Geheimagenten. Also das macht ja gerade den Wahn aus. Es wird eine Welt erlebt, die voll von Objekten ist, im Fall einer Paranoia verfolgenden Objekten, die anderen Menschen nicht wahrnehmen. Oder wo die sagen würden, die existiert doch gar nicht. So. Dieser projektionsgesteuerte Bezug auf die Welt im paranoiden Wahn verhindert die Wahrnehmung eines echten Gegenübers. Kommunikation wird fast unmöglich. Und der Versuch, Kontakt aufzunehmen, häufig zum verstörenden Erlebnis. Es ist, weil die Welten fallen auseinander. Es wird schwierig, sich überhaupt zu unterhalten. So. Statt der Dialektik einer Ich-Du-Interaktion entsteht häufig dann wenn es um paranoide Schizophrenie geht, so ein Gefühl von einer undurchdringlichen Glaswand, hinter der Gespenster hausen oder aber auch gottgleiche Einheitsgefühle. Es ist eine ganz seltsame Interaktionsform. Ich weiß nicht, wer mal mit jemandem geredet hat, versucht zu reden, der gerade einen Schub hat, das ist tatsächlich ein verstörendes Erlebnis. Man kommt nicht aneinander ran, es ist etwas, was sehr asozialisierend wirkt. Die leben in ihrer eigenen Welt. So. Auch der Antisemitismus funktioniert, so sagt jetzt nun Simmel, im Prinzip über dieselben Prozesse, über projektive Prozesse. Und zweifellos liegt es nahe, den Antisemitismus als Wahn, vielleicht sogar als paranoiden Wahn, zu beschreiben, weil so Vorstellungen von jüdischer Weltverschwörung, dem Geheimen, die Regierung, die Wirtschaft lenkt, Kriege auslöst, die Massenmedien lenkt, das hat zweifellos etwas Paranoides. Gleicht erstmal dieser Vorstellung von einer Verfolgung, die für Leute, die nicht die antisemitische Vorstellung teilen, vollkommen absurd erscheint. Aber das Wichtige ist, und auch das betont Simmel, und das ist zentral für die psychoanalytische Perspektive auf Antisemitismus. Antisemitinnen und Antisemiten sind keine Wahnkranken. Ein Gespräch mit ihnen ist problemlos möglich. Sie wirken normal, ja, bis man unvorsichtigerweise auf die Juden oder Israel zu sprechen kommt. Dann kippt es. Aber ansonsten ist ein Antisemit ist vollkommen alltagstauglich, kann diskutieren, kann sich unterhalten, kann Liebesbeziehungen führen. Das ist das, was bei einem Wahn nicht funktionieren würde. So. Adorno und Horkheimer, kritische Theorie, prägten für diesen psychischen Mechanismus, der den Antisemitismus trägt, deshalb den Begriff pathische Projektion. Pathische Projektion ist eine spannende Wortneuschöpfung mit dem Wort pathisch im Gegensatz halt zu pathologisch. Simmel redet von Massenpsychopathologie, nimmt den Begriff der Pathologie auf, also analysiert das wirklich sehr eng mit einem klinischen Wahn, mit einer echten Paranoia. Während Adorno und Horkheimer da vorsichtiger sind und halt gezielt nicht von pathologisch sprechen, sondern von pathisch, um den Unterschied klarzumachen. Und mit diesem Begriff pathisch versuchen sie eine gesellschaftliche Normalität zu fassen, den Antisemitismus als gesellschaftliche Normalität, in antisemitischen Gesellschaften zumindest, die zwar mit Begriffen beschrieben werden kann, die dem Studium von Wahnerkrankungen entstammen, aber gerade nicht als dysfunktional asozialisierend in Erscheinung tritt, sondern als gesunder Menschenverstand anerkannt wird und sogar Gruppenidentität und Zusammenhalt zu stiften vermag. In der Minima Moralia spricht Adorno denn auch von pathischer Gesundheit, um zu betonen, das ist gerade das, was nicht pathologisch einen aus der Gesellschaft rausfallen lässt, Kommunikation verhindert, sondern ganz im Gegenteil, ein Medium ist, was geradezu den Zusammenhalt der Gesellschaft, der Gemeinschaft stiftet und anerkannt wird, in natürlich antisemitischen Gemeinschaften nur. Auch Simmel beschreibt das Spezifische des Antisemitismus oder der Antisemitin, des Antisemiten gegenüber paranoischen Menschen als erstens wird der psychische Konflikt und die Projektion gesellschaftskonform erledigt. So, ne, in einem klassischen Paranoia fällt man raus, es ist ein ganz merkwürdiges Verhalten, ein gesellschaftlich nicht konformes Verhalten. Hier ist es nun gesellschaftskonform. Und zweitens, und das ist das Entscheidende oder auch Entscheidende, wird das Projektionsobjekt angegriffen. Statt paranoischer Ohnmacht, der Paranoiker fühlt sich verfolgt. Da sind übermächtige Mächte, die ihm was Böses wollen. Und der Antisemit stattdessen verfolgt das Objekt, das, was er selbstverfolgend annimmt, verfolgt es. Entsteht ein Gefühl realitätsgerechter Macht im antisemitischen Kollektiv. Antisemitinnen haben gerade keine Angst vor den Juden, so, sondern sie greifen an, so, womit wir dann bei der Gewaltpraxis wären. Simmel schreibt, nochmal zusammenfassend, ein bisschen längeres Zitat: So bedient sich der Einzelne, der sich mit der antisemitischen Masse identifiziert, desselben Fluchtmechanismus wie der Psychotiker. Das heißt, er regrediert auf jene infantile Stufe der Ich-Entwicklung, auf der die äußere Macht der Eltern das Über-Ich noch ersetzte. Also der Verfolger und Ankläger, äußere Macht der Eltern, ist außen. Es gibt kein schlechtes Gewissen mehr, kein Über-Ich, was Teil von einem selbst wäre, sondern diese Instanz ist außen, die verfolgt von außen. Diese vorübergehende Regression verschafft ihm aber einen Vorteil, den der einzelne Psychotiker nicht hat. Das Aufgehen seines Ichs in der Gruppe befähigt ihn, seine tatsächliche infantile Machtlosigkeit gegenüber der Realität zu überwinden. Er ringt Triebfreiheit, weil er von keinem Gewissen mehr gehemmt ist, wenn das Kollektiv Ja sagt, und die Macht eines Erwachsenen. Dieser Umstand ermöglicht es ihm, mithilfe einer Massenpsychose zur Realität zurückzukehren, vor der der einzelne Psychotiker fliehen muss. Das ist genau dieser Gedanke, dass im Antisemitismus es möglich ist, sich nicht klein und verfolgt zu fühlen, sondern im Gegenteil, sich groß zu fühlen im Kollektiv und anzugreifen. Projektion heißt hier also, dass verworfene Teile, Anteil des Selbst, nicht nur im anderen deponiert werden, nicht nur projiziert werden, sondern dort dann stellvertretend und kulturell erlaubt und unterstützt verfolgt werden. Antisemitismus ist in diesem Sinne als Putativnotwehr zu begreifen, das heißt als Notwehr gegen eine eingebildete Verfolgung. So interpretieren das Antisemiten selbst. Wir verteidigen uns ja nur. So. Was aber wird nun genau projiziert? Ich habe jetzt immer gesagt, verworfener Anteil des Selbst oder so, das kann man natürlich sich noch genauer angucken. Was wird projiziert und mit in den Jüdinnen und Juden angegriffen? Und was sind das für Gemeinschaften, die diesen Wahn als für eine akzeptable Realitätswahrnehmung halten? Wie ist deren affektive Bindungskraft der Zusammenhalt strukturiert? Auch die Gemeinschaften sind da ja sehr spezifisch konstruiert, wenn wir sagen, sie sind durch Antisemitismus geradezu zusammengehalten, das wirkt gemeinschaftsbildend, stellt sich die Frage, wie funktioniert das eigentlich, was sind das für Gemeinschaften? Und da hat Freud schon eine schöne Antwort gegeben, oder eine überzeugende Antwort. Antisemitische Gemeinschaften funktionieren massenpsychologisch. Freud hat in dem Text Massenpsychologie und Ich-Analyse, der zwar inzwischen schon ziemlich alt ist, aber sehr empfehlenswert immer noch zu lesen, der enthält wirklich Erklärungspotenzial nach wie vor, hat in seinem Text Massenpsychologie und Ich-Analyse das psychische Geschehen in identitären Organisationen beschrieben, die sich um einen Führer oder ein Ideal scharen. Bei Freud hat er das an den Beispielen katholische Kirche und österreichisches Militär gemacht. Das waren seine Beispiele, die er untersucht hat. Interessanterweise in der Zeit beides auch explizit antisemitische Organisationen. Wobei in diesem Text zumindest den Antisemitismus relativ wenig thematisiert, das bleibt eher implizit. So in anderen Texten kommt er dann darauf zu sprechen. Also Kirche und Militär. Adorno hat das Konzept dann später auch auf die nationalsozialistische Volksgemeinschaft explizit übertragen. Und das affektive Geschehen in einem massenpsychologisch funktionierenden Kollektiv, nicht jedes Kollektiv, nicht jede Gesellschaft oder Gemeinschaft funktioniert massenpsychologisch, aber in einem massenpsychologischen Kollektiv zeichnet sich das darin entstehende Gefühl aus durch Gefühle der Einheit, der gemeinsamen Stärke. Man fühlt sich anderen außenstehend überlegen und mit sich und dem großen Ganzen im Reinen. Das sind zentrale Gefühle, sehr, sehr attraktive Gefühle. George Herbert Mead hat dieses Gefühl als eines absoluter, bruchloser Identität beschrieben. Die soziale Rolle stimmt überein mit dem, was man wirklich ist. Man fühlt sich selbst verwirklicht im Kollektiv. Man fühlt sich geradezu in seiner Wesenhaftigkeit erkannt und geht auf in diesem Kollektiv. Das sind die Gefühle, das Erleben. wie das erlebt wird. Freud erklärt dieses Erleben damit, dass die Idealisierung des Massenführers oder auch der leitenden Idee, zum Beispiel Vaterland als leitende Idee oder in der Kirche halt der gemeinsame Glaube, der Papst, Gott und so, dass die Idealisierung dieser Idee oder halt verkörpert auch in der Figur, dem Führer, Hitler zum Beispiel, einer gemeinsamen geteilten Verliebtheit gleiche, deren Geteiltheit es den Massenmitgliedern wiederum ermöglicht, sich miteinander zu identifizieren, sich eins zu fühlen mit den anderen, weil alle dasselbe Objekt idealisieren. Dadurch sind, das ist sozusagen die eine Ebene, die andere Ebene ist dann horizontal sozusagen, dass sie sich dadurch, durch diese geteilte Liebe, miteinander identifizieren können. Und sich miteinander zu identifizieren, ist genau dieses Moment, was dann dieses Einheitsgefühl erzeugt. Es entsteht ein Gefühl von, wir sind alle gleich, wir wollen alle das Gleiche, wir sind affektiv alle gleich ausgerichtet und ja, es scheint eine Einheit zu entstehen. Statt dem individuellen Über-Ich, das hatten wir bei Simmel schon kurz angesprochen, wenn sich in der Psychoanalyse nicht auskennt, das Über-Ich, mal einfach gesagt, als Sitz des Gewissens oder das, was man umgangssprachlich Gewissen nennt, das individuelle Über-Ich wird dabei abgelöst durch ein kollektives Ich-Ideal. Dieser idealisierte Führer oder diese idealisierte Idee übernimmt quasi die Funktion dessen, was sonst das individuelle Gewissen macht. Das ist der Punkt, weshalb dann die gewissenlose Überschreitung aller Moralgrenzen möglich wird, wenn es dem Kollektiv dient. So. Die nationalsozialistische Moral, in Anführungsstrichen, basiert letztlich auf der Vorstellung, gut ist, was für Deutschland gut ist. So. Nicht, was für irgendwelche Individuen gut ist, das ist egal, es ist eine individuelle Vorstellung, es ist eine kollektive Vorstellung, sondern gut ist, was für Deutschland gut ist. So. Eine Deutschland ist da quasi das Ich-Ideal, das Volk, eine völkische Vorstellung von Deutschland. Adorno nannte dieses Erleben treffend kollektiven Narzissmus. Als Individuum verschwindet man, der individuelle Narzissmus, und das ist wichtig, wird dabei zutiefst gekränkt, im Kollektiv aber wieder repariert. Als Teil der Gemeinschaft ist man großartig. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Ist ja so ein nationalsozialistischer Slogan. Und du bist nichts ist natürlich erstmal eine narzisstische Kränkung. Das ist etwas, das hört man nicht gerne. Während dein Volk ist alles und du bist eine Zelle des Volkes, du bist dasselbe quasi wie das Volk, ermöglicht dann, das zu kompensieren, ermöglicht einen Ausgleich für diese narzisstische Kränkung, dass man sich jetzt völlig dem Kollektiv unterordnen soll, dass man nichts zählt, dass auch das eigene Leben nichts zählt. Das wird ausgeglichen dadurch, dass im Fall der Fälle man dann ein Märtyrer für das große Kollektiv ist und sich insofern großartig fühlen kann. Die Masse würde sich, oder die so konstruierte Gemeinschaft, würde sich nun allerdings schnell wieder zersetzen. Durch die Wut auf die verlangte Unterordnung, wie gesagt, du bist nichts, das erzeugt auch Wut, sowie vor allem durch all die Ambivalenzen individueller Begegnungen. Nach wie vor begegnen sich die Leute ja auch untereinander als Individuen und das bleiben nach wie vor ambivalente, konfliktreiche Sachen. Da spielt Begehren eine Rolle, Neid, Wut, Eifersucht, Lust, Angst, all die Ambivalenzen und Konflikte individueller Begegnungen. Dies alles muss nun unter dem Vorzeichen des kollektiven Narzissmus unbewusst gehalten werden und wird projektiv erledigt, um die Kompensation der völkischen Großartigkeit zu genießen. Sonst, wenn man die Konflikte innerhalb des Kollektivs ernst nehmen würde, die Konflikte und Ambivalenzen zwischen den einzelnen Volkszellen, dann würde das große Volk nicht mehr funktionieren. Dann wäre ja klar, dass das von Konflikten durchzogen ist und nicht diese Einheit bildet, wo alle einfach miteinander identifiziert sind. Für die affektive Reinheit des Kollektivs, die Nation, das Volk, was auch immer man für ein Kollektiv nimmt, das ist sehr austauschbar. Für die mentale Hygiene ist die Auslagerung, das Othering, all dieses Störenden zwingend notwendig, um es nicht als Teil des eigenen Fühlens erleben zu müssen. Massenpsychologische Kollektive benötigen deshalb zwangsläufig, notwendigerweise äußere Feinde, immer. Das ist dem entgegenzuhalten der Idee, dass es auch einen Nationalismus denkbar wäre, zum Beispiel, der nicht über äußere Feinde funktioniert. Massenpsychologisch betrachtet würde man sagen, das geht nicht. Da gibt es etwas, was immer ausgelagert werden muss. Und schon Freud schrieb, Zitat, genau das, nämlich, Zitat, das Gemeinschaftsgefühl der Massen braucht zu seiner Ergänzung die Feindseligkeit gegen eine außenstehende Minderzahl. So, das eine geht nicht ohne das andere. So. In dieser Funktion habe, so Freud weiter, Zitat, das überallhin versprengte Volk der Juden sich, wie Freud sarkastisch anmerkt, anerkennenswerte Verdienste um die Kulturen seiner Wirtsvölker erworben. Weil erst die Feindseligkeit ermöglicht, überhaupt die Gemeinschaft und das gemeinschaftliche Streben, Arbeiten fürs Kollektiv. Sartre, um nochmal auf den zu kommen, formuliert der Antisemit, der nur eine Zelle sein will, eine Gemeinschaftszelle dieses großen Ganzen, dem ja gerade die Konflikthaftigkeiten der individuellen Begegnungen zuwider sind. Dieser Antisemit sei, so Sartre, ein Mensch, der Angst hat. Nicht vor den Juden, gewiss, vor sich selbst, vor seinem Bewusstsein, vor seiner Freiheit, vor seinen Trieben, vor seiner Verantwortung, vor der Einsamkeit, vor der Veränderung, vor der Gesellschaft und der Welt, vor allem außer vor den Juden. Mit einem Wort, der Antisemit ist die Furcht vor dem Menschsein. Der Antisemit ist der Mensch, der ein unbarmherziger Felsen, ein rasender Sturzbach, ein vernichtender Blitz sein will. Alles nur kein Mensch. Und dieses Erleben wird im antisemitischen Kollektiv gesucht. Das ist das Attraktive, weshalb es eine Faszination, eine Sogwirkung ausüben kann, sich so einem massenpsychologischen Kollektiv anzuschließen. Am direktesten erlebt man natürlich tatsächlich, wenn sich die Masse konkret versammelt, also tatsächlich auf der Straße, auf einer Demonstration. Da wird das am ehesten erlebbar, dieses ein Sturzbach sein wollen, eins sein mit dem großen Ganzen, nur ein Molekül in diesem Strom. Aber das, da wird es am deutlichsten sichtbar, lässt sich aber natürlich auch in den Alltag transformieren. Aber es ist ein Problem, gerade wenn es in den Alltag transformiert wird, nicht auf auf kurzzeitige Ereignisse beschränkt, das Gefühl bei einem Aufmarsch oder so, weil das Gemeinschaftsmitglied bleibt natürlich wider Willen immer ein Mensch. Auch Antisemiten, auch Nazis sind Menschen mit all den Ambivalenzen, die das Menschsein immer psychisch mit sich bringt, auch wenn sie das nicht wollen. Der wird ja nicht tatsächlich zu einer individuellen Volkszelle. So. Aber das davon abweichende Empfinden, dass man halt nicht los wird, muss daher pausenlos und mit fanatischer Konsequenz abgewehrt und projiziert werden. Es entwickelt sich da quasi zwangsläufig auch ein Prozess von Entgrenzung, von immer mehr Steigern. Es muss immer weiter abgewehrt werden, projiziert werden, das funktioniert nicht. Man entdeckt es immer auch wieder im eigenen, es wird nicht, die Volksgemeinschaft, diese Einheit entsteht nie wirklich, echt, dauerhaft, sondern man bleibt halt Mensch, wie Sartre sagt. Adorno hat mal geschrieben, dass dieser Prozess, auch dieser entgrenzende Prozess, dieser sich immer weiter steigernde, fanatisierende Prozess, sich letztlich ähnelt einer vor sich selbst aufgeführten Schau. So nennt Adorno das. Würden die Volkszellen nur einen Moment innehalten und zur Besinnung kommen, würde das Ganze zusammenbrechen, ist die Idee. Und daher tun sie alles, um eben nicht zur Besinnung zu kommen, um nicht irgendwie kurz mal innezuhalten, sondern es muss immer weiter projiziert werden. So. Deshalb würden Antisemitinnen und Antisemiten auch nie auf die Idee kommen, zum Psychoanalytiker zum Beispiel zu gehen. Weil da wäre genau ja dann dieser Prozess des Innehaltens, selbst nochmal drüber nachdenken und dann würde das relativ schnell zusammenbrechen. Aber das tun sie halt nicht. Der Erlösungsantisemitismus, ein Begriff von Saul Friedländer, sollte die Welt von dem zersetzenden, kollektive Identitäten auflösenden Menschsein heilen und zum völkisch-ganzheitlichen Paradies führen. Er sollte erlösen von dem, so hat Jürgen Gansel, Mitglied des Landtags Sachsen, für die NPD, des geistigen Giftpilz der Gemeinschaftszersetzung. Jetzt war der Satz durcheinander. Der Erlösungsantisemitismus soll erlösen von dem geistigen Giftpilz der Gemeinschaftszersetzung, so nennt Gansel die kritische Theorie um Adorno und Horkheimer. So, also das, was im Antisemitismus verfolgt wird, ist all das, was diese Gemeinschaftsbildung, diese massenpsychologisch funktionierende Gemeinschaftsbildung zersetzt, gefährdet. Und anders als im Rassismus ist das Projizierte im Antisemitismus umfassender deshalb. Während im Rassismus vor allem S-Impulse ausgelagert werden, also im Sinne des psychoanalytischen Begriffes vom S, also was im Rassismus projiziert wird, sind vor allem Aspekte, die um Triebhaftigkeit kreisen, um Leiblichkeit, um körperliche Begierden, das sind die Klischees im Rassismus. Ja, deshalb sind die Klischees dann ja auch entsprechend gezeichnet von überbordender Sexualität, Dummheit, Nichtgeistigkeit etc. So. Und im Antisemitismus ist das umfassender. Im Antisemitismus findet sich zwar einerseits auch diese Aspekte, andererseits werden aber auch Ich- und Über-Ich-Anteile projiziert. Der Jude des Klischees ist nicht nur lüstern, dreckig und weibisch, in Anführungsstrichen natürlich alles, sondern auch verkopft, patriarchal und Vertreter einer Gesetzesreligion. Er vertritt sowohl das Verbotene, das Gesetz, das Realitätsprinzip, als auch die Lüste. So, das ist ein fundamentaler Unterschied. Also das ist in einem anti-schwarzen Klischee, findet man nicht die Vorstellung, der Stigmatisierte steht der ist völlig verkopft oder so. Und im Antisemitismus findet sich auch nicht nur dieses, sondern beides. So, der Antisemitismus ist umfassender hinsichtlich seiner Projektion. Er steht letztlich damit, also der Jude des Klischees, steht damit letztlich für die dialektische Existenzweise als Subjekt zwischen Natur und Kultur, Trieb und Geist und all den damit verbundenen Ambivalenzen und Konflikten, für den, so hat Sartre das genannt, für den Mangel an Sein, der ist als Conditio Humana, des Mangel an Seins, der Identität immer wieder unmöglich macht. So, also letztlich steht der Jude des Klischees genau für diesen ganzen Prozess, der immer wieder verhindert, dass Menschen wirklich mit sich identisch werden können. So, dazu könnte man jetzt einen eigenen Vortrag halten, warum Identität prinzipiell unmöglich ist. So. Das zum Beispiel gibt es natürlich verschiedenste Ansätze. Ich finde tatsächlich den Sartres Existenzialismus da schon einen ganz spannenden Ansatz, der erklärt, warum zum menschlichen Sein immer dieser Mangel an Sein gehört, dass man nie die Wesenhaftigkeit, das wahre Sein finden kann. Im Antisemitismus wird auch die Ambivalenz der Autorität und des Widerstands gegen sie, aus der diese Conditio Humana erwächst, aufgelöst in Klarheiten. Blinde, absolute Unterwerfung unter Herrscher einerseits, den Führer, ebenso blinde und absoluter Hass auf vermeintliche Herrscher andererseits. Die innere Figur der strafenden Eltern oder der Autorität wird gespalten. Einerseits wird sie auf die Juden projiziert, andererseits auf die Juden projiziert, von deren Weltherrschaft man sich drangsaliert fühlt, andererseits aber als Führer, mit dem man sich eins fühlt, verehrt. So, also es wird die Ambivalenzen, die auch Autorität erzeugt im Erleben, werden auch getrennt. Das eine wird ganz klar verfolgt, das andere wird ganz klar angehimmelt und idealisiert. In Form einer konformistischen Rebellion ermöglicht der Antisemitismus so eine Auflehnung gegen die Zwänge und Zumutungen des Kollektivs, du bist nichts, die diese aber eben nicht in Frage stellen, so, sondern das Kollektiv und auch der Führer des Kollektivs wird verehrt, wird idealisiert, die Zumutungen, die genau diese Hierarchien auch darstellen, aber werden an jemandem anders verfolgt. So. Dies macht den Antisemitismus auch für intentionale politische Instrumentalisierung durch herrschende Regimes attraktiv. Wenn die Hamas von der eigenen wirtschaftlichen Unfähigkeit und Korrumpiertheit ablenkt, indem sie die Juden zum gemeinsamen Feind erklärt, macht sie prinzipiell nichts anderes als der Fürst im Mittelalter, der die Juden zum Pogrom freigibt. Und halt immer mit dem Bild, das sind diejenigen, die eigentlich schuld sind an der Misere, das sind sozusagen die wahren Herrscher. Das ist für einen tatsächlichen Herrscher natürlich auch tatsächlich intentional als politische Praxis attraktiv zur Ablenkung, damit die nicht gegen einen selbst rebellieren. So. Und das funktioniert erstaunlich gut. Nochmal zusammenfassen, beziehungsweise um dann darauf zu kommen, was Rationalisierung eigentlich meint, damit hatte ich ja angefangen. Der Antisemitismus besteht psychodynamisch aus drei Schritten. Erstens einer Begeisterung, Massenpsychologie. Zweitens dem Hass auf diejenigen, auf die das, was die Massenpsychologie stört, projiziert wird. Und diese Begeisterung, der Hass werden enthemmt, euphorisiert, agiert, ohne Rücksicht auf ethische Grenzen, weil das Über-Ich ersetzt ist durch das Ich-Ideal, durch das Ideal, das kollektive Ideal. Und drittens nun, und das ist wichtig, wird diese Leidenschaft, diese Euphorie und diese Gewalt oder dieser zumindest verspürte Gewaltimpuls dann rationalisiert. Das ist der letzte Schritt. So, als politisch und moralisch gerechtfertigt oder gar wie im Nationalsozialismus als naturgesetzlich notwendig. Auf jeden Fall habe er nichts mit Leidenschaften zu tun. Hier entfalten sich dann die Feinheiten der antisemitischen Diskurse, des seriösen Antisemitismus, wie Hitler ihn genannt hat, seinen eigenen Antisemitismus in Abgrenzung zum verpönten Radau-Antisemitismus. So. Also die Idee ist, wir haben da werden Leidenschaften agiert, Hass, Begeisterung agiert und die werden in einem nächsten Schritt aber wieder zugedeckt. Quasi, sie werden rationalisiert, es werden Erklärungen dafür gefunden. Zum Beispiel die Erklärung, das ist doch politisch voll vernünftig, was wir da machen. Oder das liegt einfach in den Naturgesetzen, Juden müssen halt sterben. Ist so. So. Und dieser Schritt ist halt enorm wichtig, um die unbewussten Leidenschaften zugedeckt zu lassen, unbewusst zu halten und die durch sie bedingten Handlungsimpulse zugleich vor sich und anderen erklären zu können. Glaubt man den Rationalisierungen in der Analyse, in der Antisemitismusforschung zu sehr, entsteht da das Bild dann häufig, dass von den, das Bild des tatsächlich leidenschaftslosen, bürokratisch-wissenschaftlich vorgehenden Täters. Das ist das Selbstbild, zumindest das nationalsozialistische Selbstbild. Ne, das hat überhaupt nichts mit Leidenschaften zu tun, mit Affekten, sondern das ist einfach eine ganz rationale Handlung. Und dieses Moment, und da entstehen, da wird quasi erst die politischen Ideologien, die Ideologie des Antisemitismus oder die Diskurse des Antisemitismus psychodynamisch genutzt, um den Hass zu erklären. So, ne, sonst müsste man sich die Frage stellen, was mache ich da eigentlich? So, das war jetzt erstmal sehr allgemein. Ich komme jetzt... geht ja noch. Ich komme jetzt auf die Zeit nach 45. Nach 45 kommt noch ein weiteres psychodynamisches Motiv hinzu, das zu dem sogenannten sekundären Antisemitismus führt, also dem Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Hier geht es vor allem um die mentale Abwehr gegen die Erinnerung an die schuldbehafteten Grenzüberschreitungen in der völkisch-antisemitischen Euphorie und dem gläubigen Endkampf der deutschen Schicksalsgemeinschaft. Manifest wollte nach Kriegsende niemand oder kaum jemand in Deutschland mehr Nazi gewesen sein. So, das ist der gängige Diskurs. Niemand sagt, ich bin Nazi. Oder wenige. Ja, es gibt auch die Sozialistische Reichspartei und so, aber relativ wenige sagen das. Die meisten wollten keine Nazis gewesen sein. Latent aber wurde der zuvor erlebte massenpsychologische kollektive Narzissmus oft gerade dann festgehalten, wenn manifest die Distanzierung von den Nazis betont und scharf ausfiel. Ein entsprechendes Diskursmuster war dann beispielsweise die Vorstellung, die Nazis haben die deutsche Volksgemeinschaft verraten, die waren doch selber verjudet. So, es ist sehr interessant, wie immer wieder diese Fantasien auftauchen von irgendwie führenden Nazis, die hatten doch bestimmt selbst irgendwelche Juden in der Verwandtschaft, ne, Hitlers Großvater oder Ralf Giordano hat mal so ein schönes Buch veröffentlicht, wo er Leserbriefe, Zuschriften an ihn gesammelt hat. Und da gibt es mehrere, die ganz genau detailliert aufzählen. Himmler hatte doch die und die jüdischen Verwandten, Goebbels die und die, Hitler sowieso. Also diese Distanzierung von den Nazis wird gleichzeitig mit antisemitischen Bildern belegt, sodass quasi kompromissartig es möglich ist, sich von den Nazis zu distanzieren und festzuhalten an der nationalsozialistischen antisemitischen Haltung. Das findet sich auch durchaus, wenn man sich das ein bisschen die Subtilitäten anguckt, auch in aktuellen Spielfilmen, wie zum Beispiel Der Untergang, schwächliche, volksvergessene Nazis und heldisch kämpfende Antinazis. Ich habe das mal in einem Aufsatz arischer Antifaschismus genannt. So. Hier zeigt sich der bekannte sogenannte Schuldabwehr-Antisemitismus. die erzählt, also ja, der sich halt um diese Schuldabwehr dreht. Die Schuldabwehr wird nach 45 zu einem neuen Problem für das nationale Kollektiv, für das nationale Massenpsychologie, weil das auch etwas ist, was stört. Da war etwas, da ist was Unreines im Kollektiv, in der Erinnerung, ein Stachel quasi. Die Familienerzählung vom Opa, der sicherlich kein Nazi war, korrespondieren antisemitische Projektionen, die nun oftmals paradoxerweise, wie gesagt, die Nazis treffen. Opa war ein echter arischer Deutscher, kein verdorbener Nazi. So. In einer Repräsentativbefragung vermuten dementsprechend im Jahr 2006, die Zahlen sind vielleicht bekannt, werden immer wieder zitiert, aber ich finde sie auch immer wieder interessant, also 2006, eine repräsentative Befragung nach allen Regeln der Kunst, 26% der jungen Befragten, ihre Eltern oder beziehungsweise Großeltern hätten im Nationalsozialismus Verfolgten geholfen. 13% waren im Widerstand. Nur 6% stand dem NS irgendwie positiv gegenüber und nur 1% waren an Verbrechen beteiligt. Das ist das, was die gängige Familienerzählung ist. So. Das reicht aber noch nicht. Nicht nur sollen die Deutschen unschuldig sein, vor allem, oder die Familienangehörigen unschuldig sein, vor allem sollen auch die anderen schuld sein. Wieder wird das, was die Reinheit der Gemeinschaft bedroht, hier nun die Schuld nach außen verlagert, exterritorialisiert, es ist ein Othering. Es wird jemandem anders zugeschrieben. Und dieses Bedürfnis erfüllt natürlich der Antizionismus am ehesten. Als eine hat natürlich auch eine längere Geschichte, aber der Antizionismus nimmt eine sehr zentrale neue Funktion ein in dem sekundären Antisemitismus, im Schuldabwehr-Antisemitismus. Mit dem Gerede vom Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser und so weiter wird nahegelegt, die Juden wüten doch genauso schlimm wie die Deutschen. 57% der Befragten 2010 stimmen der Aussage, also 57% stimmen der Aussage, Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser, ganz oder teilweise zu. Ebenso viele, fast ebenso viele, 51%, auch noch über die Hälfte, fanden die Aussage, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben, mehr oder weniger zutreffend. Das stammt beides aus Untersuchungen von dem Bielefelder Institut für Konflikt- und Gewaltforschung, dem Heidmeier-Institut. In den letzten Tagen war bei Demonstrationen, diesen anti-israelischen Demonstrationen, Plakate zu sehen mit der Aufschrift angeblich früher Opfer, heute selber Täter. Die sogenannte Holocaust-Leugnung schließt hier an, als sozusagen die nochmal die Variante dieser Schuldabwehr, die insbesondere in der rechtsextremen Szene verbreitet ist. Nochmal ein Zitat von einem führenden NPD-Funktionär, Udo Vogt, der sitzt zurzeit im Europäischen Parlament, hat vor einiger Zeit einem iranischen Journalisten offenherzig diktiert, Zitat, 6 Millionen kann nicht stimmen. Es können maximal 340.000 in Auschwitz umgekommen sein. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob wir für 6 Millionen zahlen oder für 340.000. Und dann ist auch irgendwann die Einmaligkeit dieses großen Verbrechens oder angeblich großen Verbrechens weg. Also es drückt sehr klar aus, worum es geht. Die kollektive Weste soll wieder rein sein. Eigentlich seien sogar die Juden die Nutznießer der Shoah. 49,9, also die Hälfte, fast 50% der Befragten stimmten der Aussage zu, viele Juden versuchen aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen und die Deutschen dafür zahlen zu lassen. Diese Zahlen sind sicherlich bekannt, ich finde aber trotzdem das immer wieder wichtig, die nochmal hervorzuheben, weil ich finde die schon erschreckend. Also das sind wirklich Repräsentativbefragungen nach allen Regeln der Kunst, wie Leute ausgewählt werden. Ein Zitat, also bei dem Item Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit, das befürworten 65%. Was im Schuldabwehr-Antisemitismus projiziert wird, ist das schlechte Gewissen, der nagende Zweifel, die Ahnung der mit Deutschland verknüpften Schuld, die dem enthemmten nationalen Feiern im Wege stehen würde. So, es wäre nicht so einfach, sich zum Beispiel angesichts der Fußball-WM mit diesem endlich Wiedergefühl an diesen Feiern zu beteiligen, wenn man diesen nagenden Zweifel, dieses schwarze Loch in der Vergangenheit präsent hätte. Das muss weggehalten werden. Das würde sonst nicht so klappen. So. Der Vorwurf wird externalisiert. Die können nicht Ruhe geben und werfen uns immer wieder etwas vor, das doch längst vergangen ist und uns nicht mehr betrifft. So, das ist, wenn wenn man Interviews führt, so die übliche Argumentation. So, die Rationalisierung, dieser, also zeigt sich eine affektive Empörung, ne, eine Wut, da wird uns irgendwie immer was vorgeworfen, das geht doch nicht. Und die Rationalisierung dieser Empörung, das ist lange vorbei und betrifft mich nicht mehr, stimmt ja erstmal. Ich würde es aber halt als Rationalisierung interpretieren, verdeckt gerade genau das in ihr agierte, unbewusste Fortwirken der antisemitischen Projektionsbereitschaft. Die sind rachsüchtig und nachtragend, ich hasse sie. So, aber dieses ich hasse sie, das ist der Affekt, der wird rationalisierend überdeckt durch Erklärungen wie, ach, eigentlich betrifft mich das doch überhaupt nicht und ich habe da eigentlich überhaupt keine großen Affekte. Der Psychoanalytiker Zwirex hat dies zusammengefasst mit dem Zitat, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, sicherlich auch bekannt, dessen historische Realität, die historische Realität von Auschwitz, ist ein permanenter Stachel im sich deutsch fühlen. Deshalb dieses, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, solange es Auschwitz gibt, das in der, also es in der Erinnerung präsent ist als historische Realität, bleibt es. Ein permanenter Stachel im sich deutsch fühlen. Das funktioniert dann einfach nicht mehr richtig. Mittlerweile, ich komme dann auch langsam so zum Schluss, noch ein klein bisschen, noch ein neuer Aspekt. Mittlerweile hat sich der Schuldabwehr-Antisemitismus zumindest in den offiziellen, staatstragenden Diskursen gewandelt. Zu einem, so hat das Ilka Quindow, eine Frankfurter Psychoanalytikerin, genannt, Schuldanerkennungs-Antisemitismus. Seit der Wiedervereinigung und den 2000er Jahren dann vor allem, ist die deutsche Erinnerungskultur kaum noch wie zuvor geprägt von Anfeindungen linker Nestbeschmutzer, die an das KZ vor der Haustür oder die NS-Vergangenheit des Bürgermeisters erinnern. Vielmehr hat sich in den letzten Jahren eine musealisierende Erinnerungskultur etabliert, deren Vorzeigbarkeit zum Gegenstand nationalen Stolzes geworden ist. Deutschland ist Weltmeister der Vergangenheitsaufarbeitung und kann dann zum Beispiel mit dem Finger auf die Türkei zeigen, die das mit den Armeniern nicht richtig aufarbeitet. Dies entlastet von der Last des Vergangenen, der ewigen nervenden Auseinandersetzung, dieses Schachels, der da permanent wirkt. Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist, so der ehemalige Bundeskanzler Schröder, ein Ort, wo man gerne hingeht. Deutschlands Status als Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung ermöglicht eine paradoxe Restitution des nationalen Stolzes und eine neue Form des Schlussstriches. Während Deutschland zur Hegemonialmacht Europas aufsteigt, wird die Erinnerung an den NS-Staatsräson und die professionalisierten Gedenkstätten zum gelungenen Schlussstein im Gebäude der Erinnerungskultur. Das ist eine spannende neue Entwicklung in der Erinnerungskultur, die halt gerade nicht mehr sagt, wir wollen dann Schlussstrich im Sinne von, wir wollen da gar nicht hingucken, nicht drüber reden, gucken wir nur in die Zukunft, sondern ganz im Gegenteil argumentiert, wir müssen das aufarbeiten, wir müssen da hingucken, aber das ist mittlerweile auch gelungen und perfektionalisiert und verschiedene Gedenkstätten wurden in den letzten Jahren ja auch tatsächlich mit angemessenen finanziellen Mitteln modernisiert, ausgestattet. Das Holocaust-Mahnmal in Berlin wurde errichtet und gerade deshalb wird es möglich, jetzt sozusagen so eine neue Version von Schlussstrich zu ziehen und gleichzeitig verbunden mit einem nationalen Stolz, wir haben das jetzt geschafft, wir haben das so perfekt aufgearbeitet, da soll die Welt mal genau hingucken. So. Jedes massenpsychologische Kollektiv, jede Nation braucht Feinde. Natürlich auch die hippe Berliner Republik mit ihrem angeblich die Geschichte aufgearbeitet habenden Patriotismus. Ich komme zu dem letzten Aspekt, den ich noch ansprechen will vor dem Ende, nämlich wo die Feinde angesichts dieses Schuldanerkennungsantisemitismus bleiben. Wolfram Stender, Professor hier an der Hochschule Hannover, hat empirisch gezeigt, wie sich der Schuldanerkennungsantisemitismus äußert. Bei Interviews mit Lehrkräften an verschiedenen Schulen hat er also die haben Interviews geführt an verschiedenen Schulen. Sie haben einerseits die Jugendlichen interviewt, sie haben auch die Lehrkräfte interviewt und da stellen sie nun fest, ich zitiere, über die Virulenz des Antisemitismus. Na, sie haben sie darüber interviewt, gibt es bei Ihnen an der Schule Antisemitismus? Haben Sie schon mal das Schimpfwort Jude gehört oder nicht? So. Und er fasst zusammen, Zitat, insgesamt lassen sich bei den interviewten Lehrern und Schulsozialarbeitern, bei den Jugendlichen ist es nochmal anders, zwei Darstellungsstrategien unterscheiden. Entweder bestritten sie, dass es antisemitische Äußerungen bei Schülerinnen und Schülern überhaupt gibt und verneinten auch, dass das Schimpfwort Jude im Sprachgebrauch der Schüler vorkommt. Ja, das sind dann so Aussagen im Sinne von, nein, das gibt es hier einfach nicht, Antisemitismus, vielleicht haben wir ein Rassismusproblem, aber Antisemitismus existiert bei uns an der Schule einfach nicht. Oder, und an derselben Schule, ne, das ist wichtig, es geht immer um dieselben Schulen. Oder sie reagierten in spezifischer Weise alarmistisch, indem sie den Antisemitismus als ausschließliches, allerdings hochvirulentes Problem der muslimischen Schüler darstellten. So, das ist erstmal der Befund. Also die Lehrer sagen einerseits an derselben Schule, ne, selbe Schüler, selbe Schulklassen, entweder, nö, Antisemitismus gibt es nicht, habe ich noch nie gehört, Schimpfwort, die Jude, so. Oder sie sagen, ja, das höre ich ständig, das ist ein ganz großes Problem hier bei uns an der Schule, aber das sind die muslimischen Schüler, so, nicht die deutschen Schüler oder die deutschstämmigen, die biodeutschen Schüler. Interpretieren tut Stender diesen Befund als Abwehr und Othering des verpönten Antisemitismus. Also der Antisemitismus selbst wird unter dem Vorzeichen des Schuldanerkennungsantisemitismus dann ausgelagert. Die deutsche Gesellschaft hat es jetzt ja aufgearbeitet und müsste deshalb ja frei sein von Antisemitismus. Die antisemitische Haltung wird unsichtbar gemacht. Die dort sind Antisemiten, aber wir doch nicht. Ein selbstreflexiver Umgang mit diesem unbewusst motivierten Anti-Antisemitismus ist zwingend notwendig, meines Erachtens, für seine Bekämpfung. Ich finde, Stender hat sehr überzeugend gezeigt, dass das existiert. Dieser Blick auf die psychodynamische Verschränkung von Muslimenfeindschaft und Antisemitismus, sehr ähnlich kann man das bei Geschlecht zeigen, übrigens, nur am Rande. Also dieses, die deutsche Gesellschaft ist völlig frei von Sexismus, ist ganz gleichberechtigt, die Geschlechter, aber in der muslimischen Welt, da ist das ganz schlimm. Und wenn die dann hierher kommen, importieren die wieder das Patriarchat und so. Dieser Blick auf die psychodynamische Verschränkung von Muslimenfeindschaft und Antisemitismus schmälert natürlich keineswegs, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, damit das nicht falsch verstanden wird, schmälert natürlich keineswegs die reale Gefahr des islamistischen Antisemitismus. So, der existiert natürlich trotz, also was heißt trotz, der existiert natürlich. So, und ist sicherlich aktuell auch, würde ich sagen, die gefährlichste Version des Antisemitismus. Er betont aber, also dieser Blick, dieser selbstreflexive Blick, betont aber die psychische Funktionalisierbarkeit der Anklage des islamistischen Antisemitismus für die Verdeckung der Problematik der eigenen affektiven Involviertheit in die nationale Gemeinschaft. Mir geht es nicht darum, jetzt zu sagen, nur damit das nicht falsch verstanden wird, man sollte nicht islamistischen Antisemitismus kritisieren, aber was ich wichtig halte, ist ein gewisser selbstreflexiver Umgang damit, inwiefern man dann mit auch nicht das eigene nicht-muslimische Kollektiv damit doch sehr frei redet, frei spricht. Wird hier in diesem Beispiel von Stender eine antisemitische Haltung projektiv vom eigenen ferngehalten, tritt sie in der bereits erwähnten antizionistischen Variante, in der islamistischer und sekundärer Schuldabwehr-Antisemitismus enge Verbindungen eingehen, erschreckend deutlich und unkaschiert zutage, wie halt bei den derzeit eskalierenden anti-israelischen Demonstrationen zu sehen. Der Antisemitismus wird hier dann zur integrierenden Klammer, die die rassistische Segregation der Gesellschaft relativiert. Sie läuft aber dem Schuldanerkennungsantisemitismus entgegen, weshalb Gauck oder andere führende Repräsentanten ihn verurteilen. So, das ist nicht sozusagen die staatstragende Version von Erinnerungskultur und Antisemitismus, sondern es ist eine andere Version, die auch existiert. Die Bedeutung des Antisemitismus, ich komme zum Schluss, als Diskurs, als Ideologie, als Rationalisierung einer affektiven Psychodynamik und auch als Praxis, ist die für die Aufrechterhaltung gemeinschaftlicher Wir-Gefühle sicherlich alles andere als verschwunden, wie aktuell auch ja zu sehen. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und Aufmerksamkeit, und wir haben dann jetzt Zeit zur Diskussion. Ja.